gefressen werden soll das Fleisch von den Sündigen, den Abtrünnigen und von all jenen, die sein Wort nicht anerkennen und Unfriede stiften unter den Gläubigen. Und er warf sie in den Abgrund, verschloss diesen und drückte ein Siegel darauf, damit sie die Völker nicht mehr verführen konnten. Und ihr Fleisch ward gefressen von den Toten. Die Infektion. Das Boot. Von Robert Weber. Da hast du dein Sylt. Die Perle der Nordsee. Die Insel deiner Träume. Deinen Sarkasmus kannst du dir sonst wohin stecken. Hatten wir uns nicht auf einen Waffenstillstand geeinigt? Zumindest solange wir hier in einem Boot sitzen? Den Eimer nennen sie Boot? Ich kann nur hoffen, dass wir nicht in einen Sturm geraten. Geben Sie mir mal die Prismentüte, Claudia. Die was? Das Fernglas. Danke. Mein Gott, das ist ja das reinste Schlachthaus. Hier an Land zu gehen, das können wir vergessen. Sieht aus, als hätte sich jeder der 20.000 Sylter in eine lebende Leiche verwandelt. Habt ihr tatsächlich geglaubt, dass es hier anders laufen würde? Aber was ich immer noch nicht ganz kapiere, wie konnte sich die Infektion so schnell ausbreiten? Dazu gibt's eine schöne Geschichte. Die Legende von Cissa ibn Dahir. Auch das noch. Verschon mich. Jetzt hör doch mal zu. Cissa hat angeblich das Schachspiel erfunden. Irgendwann im 3. oder 4. Jahrhundert nach Christus in Indien. Er wollte einem tyrannischen König beibringen, dass ein Herrscher nichts ist ohne sein Volk. Dass er seine Bauern, Läufer, Türme und Springer braucht, um das Spiel zu gewinnen. Cleverer Bursche, dieser Cissa. Allerdings. Der König war vom Schachspiel so begeistert, dass Cissa einen Wunsch frei hatte. Und Cissa hat sich Weizenkörner gewünscht. Eins auf dem ersten Feld des Schachbretts, zwei auf dem zweiten, vier auf dem dritten und so weiter. Immer doppelt so viele wie auf dem Feld davor. War wohl doch nicht so clever, der Typ. Oh doch. Insgesamt war das nämlich mehr Weizen, als es auf der ganzen Welt gab. Zwei stecken zwei an, schon sind es vier. Vier wieder vier und wir sind bei acht, aus acht werden 16. Und wenn jeder mehr als einen ansteckt, geht es sogar noch viel schneller. Davon abgesehen hat es kein Heilmittel gegeben, keinen Impfstoff. Dann die kurze Inkubationszeit. Je mehr Leute sich angesteckt haben, desto aggressiver ist das Virus geworden. Es ist immer schneller mutiert. Die Menschen haben sich in immer kürzerer Zeit verwandelt. Und die Leute haben es einfach nicht fertiggebracht, ihren infizierten Frauen, Männern, Kindern oder Freunden die Schädel einzuschlagen. Sie dachten, die wären nur krank und nicht tot. Als sie endlich kapiert haben, wie ernst die Sache war, da war es für die meisten zu spät. Und ihr Verein, Thomsen, das Militär, hat sich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Was hätten wir denn machen sollen? Atombomben auf deutsche Großstädte werfen und ganze Landstriche über Jahrzehnte hinweg verseuchen? Von den Kollateralschäden mal abgesehen. Was man vor der Nachrichtensperre so mitbekommen hat, hatten die Chinesen da weniger Skrupel. Hat ihnen auch nicht geholfen. Als sie die Bomben abgeworfen haben, hatte sich die Infektion schon längst über das ganze Land ausgebreitet. Nur hatten sie es dann auch noch mit radioaktiv verseuchten Zombies zu tun. Nicht das Z-Wort verwenden! Die nicht infizierten Menschen, die diese Angriffe überlebt haben, sind an der Strahlenkrankheit verreckt. In Indien hat man ganze Regionen mit Napalm abgefackelt, mit dem Ergebnis, dass die Lebenden von wandelnden Schmorbraten attackiert wurden. Woher wissen Sie das alles? Die NATO war so freundlich, uns über die weltweite Entwicklung auf dem Laufenden zu halten, zumindest am Anfang. Hinterher ist uns dann nur noch der Militärfunk geblieben. Das Ding steht immer noch auf dem Bein. Keine Munition mehr. Hat noch irgendwer Munition? Geht auf die Kämpfe, verflucht nochmal! Werden immer mehr, wo kommen die alle her? Wir müssen weg hier! Links, halt, schief! Und komm! Die ganze Magazin verballert. Die sinnlosen Befehle. Die Schreie. Für diese Art von Krieg waren die Soldaten weder ausgebildet noch ausgerüstet. Mit einem Sturmgewehr bringen sie nicht unbedingt einen sauberen Kopfschuss an. Schon gar nicht mit dem G36. Das ist dafür gemacht, einfach draufzuhalten und irgendwas zu treffen. Und dann ist allen ziemlich schnell die Munition ausgegangen. Wieso das denn? Stellen Sie sich vor, Sie feuern und feuern und feuern und die kommen einfach immer weiter auf sie zu. Zigtausende, die sich zusammengerottet haben. Überall auf der Welt. Millionen von lebenden Leichen. Verstehen Sie? Da können Sie so viele von denen eliminieren, wie Sie wollen. Von 7 Milliarden Menschen leben, oder besser gesagt lebten, fast 4 Milliarden in den Städten. Und die meisten waren innerhalb kürzester Zeit infiziert. Was ist mit den ganzen Hightech-Waffen? Mit der vielgepriesenen automatisierten Kriegsführung? Hightech? Die Zielerfassung der Raketen von Kampfjets, Hubschraubern oder Drohnen basiert auf thermischen Detektoren. Auf was? Infrarotstrahlung. Wir haben alles Mögliche getroffen, nur keine lebenden Toten. Die Körpertemperatur von den Dingern ist genauso hoch wie die Umgebungstemperatur. Die werden von den Sensoren gar nicht erfasst. Der ganze hochgerüstete Kram hat einen Scheißdreck genutzt. Aber Bomben, Artillerie. Wissen Sie, was die mächtigste Waffe in einem Krieg ist? Angst. Die Soldaten sind in Panik abgehauen, wollten nur noch ihre eigene Haut retten. So wie Sie und Ihre Männer auf der Golfbahn. Richtig. Und ich bin nicht stolz darauf. Warum die sich wohl alle am Strand zusammendrängen? Als Sie noch am Leben waren, war der Strand ein Ort, an dem Sie gerne waren. Vielleicht erinnern Sie sich. Vielleicht sind Sie deshalb da. Du glaubst tatsächlich, diese Dinger können sich an irgendwas erinnern? Wir haben auf Helgoland einige Experimente mit denen gemacht. Experimente? Was für welche? Im Bereich der Verhaltenspsychologie. Psychologische Experimente mit Leichen. Was verstehst du denn von Psychologie, Marie? Vor dem Ausbruch habe ich als Therapeutin gearbeitet. In der Asklepios-Klinik in Hamburg. Naja, Ihre Behandlungsmethoden kenne ich. Sie wollten mich mit einem Skalpell aufschlitzen. Ach, kommen Sie, wir sind alle nicht mehr dieselben. Die Umstände haben ein gewisses Umdenken erfordert. Der durchgeknallte Prediger, war das einer von deinen Patienten? Nein. Olaf war ein Patient. Der Prediger, Professor Seidel, war Leiter der Akutpsychiatrie. Schizophrenie, Psychosen, schwere Depression, die harten Fälle. Nach Ausbruch der Infektion ist er selber durchgedreht. Und Hans? Dein Freund? Hans war mein Bruder. Er war Polizist vor der Seuche. Und da ist euch nichts Besseres eingefallen, als auf Helgoland ein Terrorregime zu errichten? Irgendjemand musste die Sache in die Hand nehmen. Also, warum nicht wir? Ohne uns hätte dort niemand überlebt. Wenn ich mich recht erinnere, habt ihr die Hälfte der Leute umgebracht. Die wollten sich eben nicht an die Regeln halten. Entweder die oder wir. Das einzige Gesetz, das heute noch zählt. Wir hatten sowieso nicht genug zu essen, um alle durchzufüttern. Und was für Experimente haben Sie nun genau mit den Dingern gemacht? Im Prinzip die gleichen wie Pavlov mit seinen Hunden. Wir haben ein Belohnungssystem entwickelt und konnten damit einen gewissen Grad der Konditionierung erreichen. Sie sind nicht mehr auf uns losgegangen, wenn wir den Käfig betreten haben. Als wenn sie uns irgendwie erkannt hätten. Belohnungssystem? Mit was belohnt man diese Viecher? Na, mit was wohl? Mit Menschenfleisch. Was dachtest du denn? Wir haben einige von den Aufsässigen an sie verfüttert. Das hat den Rest ziemlich schnell zur Vernunft gebracht. Sollten wir jemals die Charles de Gaulle erreichen, wird man sie dafür zur Verantwortung ziehen. Ja, sicher. Wir haben ja nichts anderes zu tun. Hoffentlich befindet sich der Flugzeugträger überhaupt noch an der angegebenen Position. Der letzte Funkspruch ist vor ein paar Tagen gekommen. Das muss nichts heißen. Die wechseln bestimmt dauernd die Frequenz, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Glauben Sie wirklich, wir können es in dieser Schüssel bis vor die Küste von Norwegen schaffen? Nicht mit dem, was wir noch im Tank haben. Wir brauchen dringend Treibstoff. Von Wasser und Vorräten mal abgesehen. Die Inseln entlang der Küste und das Festland können wir vergessen. Sieht ganz danach aus. Also, was machen wir jetzt? Raus aufs Meer. Das ist unsere einzige Chance. Sind Sie verrückt? Sie haben doch selbst gesagt, dass wir kaum noch Sprit und Vorräte haben. Sie müssen mir schon vertrauen. Ich habe da eine Idee. Für eine Bohrinsel. Das ist die Fino 3, eine Forschungsplattform. Glauben Sie, dass da noch jemand ist? Die Plattform ist eigentlich unbemannt, läuft vollautomatisch. Aber natürlich haben sich dort immer jede Menge Wissenschaftsscheinis rumgetrieben. Meteorologen, Meeresforscher, Ornithologen, sowas. Für die gab es auch Notunterkünfte und mit Sicherheit auch ein Proviantlager. Sollte jemand nach Ausbruch der Infektion dageblieben sein, werden wir das bald herausfinden. Gunnar, funken Sie das Ding doch mal an. Aye, aye, Captain. Forschungskutter Ade aus Helgoland ruft Fino 3. Ade ruft Fino 3. Können Sie uns hören? Ist dort jemand? Hier ist die Fino 3. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Geben Sie her. Hier spricht Leutnant Thomsen von der Gorch-Fock. Von der Ade. Bitten um Erlaubnis, die Fino 3 betreten zu dürfen. Wie viele sind Sie? Wir sind zu viert. Stellen Sie sich an Deck auf. Alle. Damit ich Sie sehen kann. Tun wir ihm den Gefallen. Er will sich ja nur wissen, ob einer von uns infiziert ist. In Ordnung, Fino 3. Sind das alle? Sie haben meine Ehrung als Offizier. Offizier von was? Ich war früher erster Offizier der Gorch-Fock. Sie hatten Frauen an Bord. Was soll das denn? In Ordnung. Erlaubnis erteilt. Ich lasse den Lastenaufzug runter. Nehmen Sie die Hände über den Kopf, aber ein bisschen Dalli. Ich hatte mir den Empfang etwas freundlicher vorgestellt. Mit der Harpune da können Sie höchstens einen von uns erledigen. Wollen Sie derjenige sein? Ziehen Sie Ihre Jacken aus, trennen Sie sich um. Ich will sehen, ob Sie Waffen tragen. Dachte ich mir doch. Her damit. Den Teufel werd ich. Machen Sie schon. Ich muss Claudia ausnahmsweise zustimmen. Wir sollten die Situation deeskalieren. Was ist jetzt? Oder muss ich erst eine der hübschen Ladies an die Wand nageln? Also gut, meinetwegen. Mit der linken Hand nehmen Sie den Griff zwischen Daumen und Zeigefinger. Gut so. Und jetzt kicken Sie die Pistole zu mir rüber. Was ist das denn? Haben Sie das Ding aus dem Museum? Eine Walther P-38. Aus dem Zweiten Weltkrieg. Stammt aus einem unterirdischen Bunker auf Helgoland. Und die Gurke funktioniert noch? Worauf Sie einen lassen können. Können wir unsere Hände... Oh, Verzeihung, natürlich. Ich schlage vor, wir gehen rein. Warum machen Sie sich's nicht bequem? Setzen Sie sich doch. Darf ich um meine Waffe bitten? Nicht so eilig. Dann hören Sie wenigstens auf, damit auf uns zu zielen. Also gut, wer sind Sie? Das ist Gunnar, Archäologe, Marie, Therapeutin, Leutnant Thomsen kennen Sie ja schon. Mein Name ist Claudia, ich bin Ärztin. Darf man fragen, wer Sie sind? Sie dürfen mich Richard nennen. Sie kommen also von Helgoland? Ich könnte mir vorstellen, dass es da einigermaßen sicher war. Kommt drauf an, was Sie unter sicher verstehen. Als die Seuche dort ausgebrochen ist, konnten wir uns mit dem Kutter retten. Und nun sind Sie hier. Was wollen Sie auf diesem paradiesischen Fleckchen? Vielleicht sollten Sie uns erst mal erklären, was Sie hier machen. Oh, das ist schnell erzählt. Ich bin Ozeanologe. Ich habe hier hydrologische Forschungen angestellt. Meeresströmung, Wellenverhalten, Auswirkungen des Klimawandels, Sie wissen schon. Tja, und dann? Erst ist Sturmtief Frank gekommen und dann diese Epidemie. Man hat uns wohl einfach vergessen. Uns? Am Anfang waren wir zu zweit. Gernot, ein Schweißtaucher. Ah, daher die Harpune. Richtig. Man sollte es nicht glauben, aber in der Nordsee gibt es ein paar Haiarten, die durchaus gerne mal einen Menschen anknabbern. Vor allem, nachdem im Meer so viele Leichen herumtreiben. Tote und Lebende. Gernot jedenfalls hat dieses ganze Endzeitding nicht verkraftet, ist hoch auf den Mast geklettert und hat sich in die Nordsee gestürzt. Wie lange sind Sie schon hier? Lassen Sie mich nachdenken. 6 Wochen? 2 Monate? Muss recht einsam gewesen sein. Oh ja. Vor allem, als der Funkverkehr abgerissen ist. Aber zum Glück habe ich ja Wilson. Wilson? Wer ist Wilson? Na, das Maskottchen, der Fino. Darf ich vorstellen? Hallo, ich bin Wilson. Ich bin dein Freund. Und wer bist du? Willst du mit mir spielen? Wilson hat dich... Er ist ja völlig durchgeknallt. Auch schon gemerkt. Dafür braucht man echt keine therapeutische Ausbildung. Was flüstern Sie da? Hören Sie damit auf! Also, was wollen Sie hier? Wir haben einen Funkspruch aufgefangen von einem Flugzeugträger, der vor der norwegischen Küste liegt. Wir sind auf dem Weg dorthin und hatten gehofft... Wir könnten hier auftanken. Wir haben kaum noch Treibstoff. Und wir brauchen Proviant. Wir sind am Verhungern. So, am Verhungern. Was meinst du, Wilson? Können wir etwas von unseren reichhaltigen Vorräten erübrigen? Hallo, ich bin Wilson. Ich bin dein Freund. Und wer bist du? Ich weiß nicht so recht. Wilson fragt, was sie uns zum Tausch anbieten würden. Tausch? Hören Sie, wir haben nichts zum Tauschen. Außer zwei alte Karabiner, für die wir kaum noch Munition haben. Was sagst du dazu, Wilson? Hallo, ich bin Wilson. Ich bin dein Freund. Und wer bist du? Willst du mit Wilson mir sagt, wir sind nicht interessiert. Wilson hat dich lieb. Aber er wüsste, was sie uns zum Tausch anbieten könnten. Was starren Sie mich so an? Du dreckiger kleiner Bastard. Ah, schön sitzen bleiben. Bevor Sie mich überwältigt haben, sind zwei von Ihnen tot. Und das sind mit Sicherheit nicht die Frauen. Ist schon gut. Ich werde mit ihm gehen. Sind Sie damit einverstanden, Richard? Soll mir recht sein. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Für Doktorspielchen habe ich später noch Zeit. Ich bring dich um, du Drecksack. Ein weiterer Grund, Sie einzuschließen. Es stört Sie hoffentlich nicht, wenn wir uns für eine private Therapiestunde etwas zurückziehen. Und jetzt? Wollen Sie mich etwa hier draußen ficken? Eine reizvolle Vorstellung. Aber das ist mir dann doch etwas zu zugig. Rüber da zu den Containern, mein Schatz. Komm hier rein. Oh, richtig flauschig haben Sie es hier. Eine nackte Glühbirne, zwei Feldbetten. Eine Notunterkunft. Nicht gerade das Adlon, aber für unsere Zwecke völlig ausreichend. Nun, zieh dich aus, meine Süße. Aber schön langsam. Wir haben Zeit. Wir haben viel Zeit. Und was ist mit Wilson? Soll er uns etwa zusehen? Wie? Was meinst du, Wilson? Willst du zusehen? Hallo, ich bin Wilson. Ich bin dein Freund. Und wer bist du? Willst du mit mir spielen? Wilson hat dich... Wilson sagt, nichts würde ihm mehr Vergnügen bereiten als das. Vielleicht macht er sogar mit. Oh, wie niedlich. Soll ich dich etwas streicheln, Wilson? Damit du in Fahrt kommst? Hallo, ich bin Wilson. Ich bin dein Freund. Und wer bist du? Wilson sagt, das wird ihm gut gefallen. Wilson? Na, dann komm mal her, mein kleiner Kuschelbär. Ich weiß nicht so recht. Na, Wilson ist doch ein großer Junge, nicht wahr? Nicht so schüchtern, Wilson. Das wird dir Spaß machen. Also gut. Aber keine Tricks. Sie sind der Mann mit der Waffe, oder? Na also. Oh, du bist mir aber ein ganz süßer Wilson. Und auch so belesen. Ja, das ist er. Das ist er wirklich. So, und jetzt wirf die Harpune weg und gib mir die verdammte Pistole. Oder ich reiße dem kleinen Schwanzlutscher hier den Kopf ab. Wilson? Nein, nein, tu ihm nicht weh. Lass ihn in Ruhe, du Hure. Oder ich knall dich ab. Wirklich? Weißt du, wie schwierig es ist, jemanden mit nur einem Schuss zu töten, Richard? Es gibt jede Menge Menschen, die sogar einen Kopfschuss überlebt haben. Und was, wenn du Wilson triffst? Wilson! Wilson, hör auf, so herumzuzappeln! Die Pistole! Oder soll ich Wilson den Hals noch weiter verdrehen? Tut das weh, Wilson? Oh, ja. Das tut ihm sogar sehr weh. Oh, da pullern schon die ersten Tränen. Du ihm nichts! Hier! Und die Harpune fallen lassen! Hallo! Hallo! Und jetzt zurück! Hallo! Gib mir Wilson! Bitte. Wilson. Na? Was meinst du, Wilson? Willst du zurück zu Papa? Hallo, Ich bin Wilson. Ich bin dein Freund. Und wer bist du? Willst du mit mir? Wilson? Wilson, was hat sie mit dir gemacht? Wilson, sag doch was! Wilson, sag doch was! Wilson! So, das wäre erledigt. Hat mich jemand vermisst? Marie, was hat er? Dieser Wicht? Ich bezweifle, dass er überhaupt einen hochgekriegt hätte. Wo ist er? Drüben in einem der Container. Ich habe ihn eingeschlossen. Jetzt heult er seinem Teddy hinterher. Ich habe sie offenbar unterschätzt. Passiert mir häufiger. Aber ich weiß, wie man mit Irren umgeht. Darf ich meine Pistole? Wenn Sie den Arsch damit für mich abknallen? Na los, kommen Sie. Was hat sie mit dir gemacht? Was machen wir jetzt mit ihm? Das haben wir doch schon geklärt. Oder soll ich den Wichser etwa therapieren? Ich denke, wir sollten ihn mitnehmen und den Leuten auf der Charles de Gaulle die Entscheidung überlassen. Ich würde vorschlagen, dass wir das später klären. Wir sollten uns erstmal um Treibstoff und Proviant kümmern. Ich fülle mit Gunnar den Diesel ab. Claudia, Marie... Okay, wir suchen Vorräte, schon klar. Hier ist nichts. Halt endlich deinen Maul, du dumme Sau! Reg dich ab. Lass uns lieber nachsehen, was in den anderen Containern ist. Was? Ach du Scheiße. Das muss der Taucher sein. Oder das, was von ihm übrig ist. Von wegen Selbstmord. Wenigstens haben wir jetzt genug Sprit und Wasser. Ich hab so einen Kohldampf. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich zuletzt was gegessen habe. Vor 3 Tagen. Die Vorräte auf der Fino haben wohl nicht lange gereicht. Ein Wunder, dass er verrückt geworden ist. Trotzdem, wir hätten ihn nicht einfach zurücklassen sollen. Hätten ihn nicht zurücklassen sollen. Der Typ wollte uns vergewaltigen. Hat seinem Kumpel die Kehle durchgeschnitten und ihn hinterher halb aufgefressen. Und mit so jemandem willst du in einem Boot sitzen? Ja, wenn die Umstände extrem sind, kommt Kannibalismus immer mal wieder vor. Denken Sie an die Rugby-Mannschaft, die in den 70ern über den Anden abgestürzt ist. Die unseren kochten die erwachsenen Heiden in Töpfen und steckten die Kinder auf Spieße, um sie gegrillt zu verschlingen. Was? Hört auf damit, mir ist schon ganz schlecht. Von mir aus redet nur weiter. Es vertreibt den Hunger. Halten Sie durch. In 2-3 Tagen sollten wir an der angegebenen Position der Charles de Gaulle sein. Wenn sie noch dort ist. Noch 3 Tage? Ohne Essen? Wir können 3-4 Wochen ohne Nahrung auskommen. Es gibt sogar Fälle von stark Übergewichtigen, die es über ein halbes Jahr ausgehalten haben. Der Körper schaltet schon nach einem Tag ohne Nahrung auf Hungermetabolismus um. Ach ja, Frau Doktor. Hungermetabolismus? Was soll das sein? Herzfrequenz, Blutdruck und Körpertemperatur sinken, der Stoffwechsel verlangsamt sich, alles läuft auf Sparflamme. Deswegen fühle ich mich so schlapp. Wir sollten uns etwas hinlegen. Morgen wird ein langer Tag. Gunnar, Sie übernehmen die erste Wache. Halten Sie einfach immer Richtung Norden und wecken Sie mich in 4 Stunden. Was ist das? Thomsen! Komm Sie hoch! Beeilen Sie sich! Sie sind da! Scheiße! Wo kommen die auf einmal her? Gunnar! Sie hatten doch die erste Wache, verdammt! Wie konnte das passieren? Tut mir leid, Captain. Ich muss eingeschlafen sein. Wieso machen wir keine Fahrt? Geben Sie Stoff, Mann! Meinen Sie, das habe ich nicht versucht? Der Motor hat angefangen zu qualmen. Irgendwas blockiert die Schrauben. Halten Sie mal mit dem Scheinwerfer drauf. Das sind ja Dutzende. Zombies mit Schwimmwesten. Mal was ganz Neues. Nicht das Z-Wort verwenden. Die kommen aus einem abgestürzten Flugzeug. Woher wollen Sie das wissen? Naja, hier, aufblasbare Schwimmwesten. Unsere Bordwand ist hoch genug, zumindest solange wir ruhige See haben. Aber wir müssen die Schraube frei bekommen. Wahrscheinlich haben sich ein paar von den Dingern darin verheddert. Und wie wollen Sie das hinkriegen? Wollen Sie etwa ins Wasser? Nicht, bevor wir den in die Luft rausgelassen haben. Geben Sie mir mal den Bootshaken. Ei, ei, Captain. Er sank hinab in wundersame Tiefen und seltsame Schemen aus einer unverstellten Kurbel. Vor seinen blicklosen Augen für und wieder glitten. Ja. Sie sind ja ein verkappter Poet, Thomsen. Herman Melville, Moby Dick. Ja. Die Dinger sind kaum verwesen, weil das Wasser so kalt ist. Die werden erst mal nicht wieder hochkommen. Also los, jetzt. Jeder sucht sich irgendwas Spitzes. Und machen Sie Lärm, damit Sie sich weiter um das Boot drängeln. Passen Sie auf, dass Sie nicht gebissen werden. Und jetzt! Hier rüber! Ja! Hier! Hier! So. Ich denke, das war der letzte. Ich gehe jetzt runter und versuche, die Schraube frei zu bekommen. Skagerrak voraus. Wenn wir da durch sind, haben wir das Schlimmste überstanden. Meinen Sie das? Sie meinen, das Schlimmste kommt noch? Schlimmer kann es ja wohl kaum werden. Die Meerenge zwischen Dänemark und Norwegen ist berüchtigt. Das Wetter kann jederzeit umschlagen. Hier gab es schon Wellen von 15 Metern Höhe. So ein Kavenzmann haut uns glatt in Stücke. Kennen Sie diesen Film von Wolfgang Petersen? Der Sturm. So ähnlich müssen Sie sich das vorstellen. Bis zur norwegischen Küste müssen wir etwa 80 Seemeilen offenes Gewässer überqueren. In Kilometern bitte. 170, 180 Kilometer. Wenn wir da mittendrin sind und schweres Wetter aufzieht, dann gute Nacht, Marie. Ja? Was ist? Vergiss es, geh wieder schlafen. Ich hatte so einen schönen Traum. Ich war zu Weihnachten bei meiner Mutter. Es gab Gans. Wie jedes Jahr eine riesige Gans mit Fleischfüllung. Dazu Rotkohl und Klöße. Oh, jetzt hör schon auf. Ich kann an nichts anderes mehr denken. Das geht mir genauso. Welchen Tag haben wir heute? Keine Ahnung. Ist das wichtig? Thomsen. Woher soll ich das wissen? Sonntags. Sonntags hat meine Frau immer Rumpsteaks gebraten. 350 Gramm. Unter 350 Gramm könnt ihr ein Rumpsteak vergessen. Es geht los. Was? Die Auswirkungen der Unterernährung. Da gibt's eine Studie. Nach kurzer Zeit auf halber Ration haben die Teilnehmer nur noch übers Essen geredet. Ununterbrochen. Außerdem sind sie extrem aggressiv geworden. Na, das kann ja heiter werden. Verdammt, das sieht nicht gut aus. Was sieht nicht gut aus? Das Wetter schlägt um. Wir haben noch strahlend blauen Himmel. Sehen Sie die Cumulonimbus? Leewerts? Was? Wo? Steuerbord, die dicken Wolken. Ich verstehe nur Bahnhof. Sehen Sie nach rechts, verflucht. Dahin, wo der Wind herkommt. Das Ding, das aussieht wie ein Atompilz? Genau. Da kommt ein Orkan auf uns zu. Und zwar ein ziemlich großer. Die Hunde laufen schon vor ihrem Herrn her. Thomsen, reden Sie Klartext. Die Dünung. Achten Sie auf die Wellen. Die Gischt. Ich meine die Schaumkrone. Gunnar, was sagt das Barometer? 996. 993. 89. Der Luftdruck fällt. Und zwar ziemlich schnell. Scheiße. 84. Können wir nicht umkehren? Die norwegische Küste ist genauso weit entfernt wie die dänische. Da hilft nur Tutta Forza. 975. 971. Was hat das zu bedeuten? Nichts Gutes. Bei der großen Sturmflut von Hamburg lag der Luftdruck bei 950 Hektopascal. 50 unter Normal. Und da gab es 300 Tote und die halbe Stadt ist auseinandergeflogen. 63! 59! Verflucht! Das wird nicht mehr als Drill! Der Luftdruck sinkt immer schneller! Festhalten! Rasmus, steig nach vorne! 31! Thompson! Marschau! Himmelsee! Wir liegen draus! Wenn ich das Boot nicht 8000 in die Ecke dreht bekomme, haut uns der nächste weiße Hund in Stücke! Letzt mit ihm fünf! Letzt um euer Thompson, Leben, Leute! Schöpfen! Schöpfen mit den Eimern, was das Volk hält! Sonst wird hier alles zerstört! Der Ladebaum kommt runter! Das Boot holt über! Mach die scheiß Trosse oder wir kentern! Ich meine das Tau! Haut das verdammte Tau durch! Thompson! Schauen Sie nach hinten! Was? Wohin? Thompson, Achtung! Sehen Sie das? Mein Meister, St. Elmo Bock, steh uns bei! Eine weiße Wand! Festhalten! Das Ding kommt über! Wir werden alle sterben! Was gibt's, Herr Leutnant? Wir haben eben einen Funkspruch reinbekommen. Einen Notruf. Und? Von Leutnant Thompson. Was? Thompson? Dieser zähe Schweinehund. Hat's also noch geschafft. Sendet er noch? Bis gerade eben, ja. Hier Willenbrock, U35. Willenbrock? Mann, bin ich froh, dich zu hören. Bist du immer noch Kaloi auf diesem schwimmenden Sarg von U-Boot? Ja, hab nichts Besseres vor. Was machst du auf einem gottverdammten Kutter? Was ist mit der Gorch Fock? Frau Helgoland abgesoffen. Danke schön. Hör zu. Hier sind vier Mann an Bord. Einer davon schwer verletzt. Ein Sturm im Skagerrak hat uns ziemlich heftig zugesetzt. Der Fitkeller ist vollgelaufen. Diesel ist im Arsch. Wir treiben hier manövrierunfähig auf diesem scheiß Barren. Und haben kein Proviant mehr. Deine Position? Schwer zu sagen. Der Sturm hat uns aufs offene Meer geblasen. Das GPS ist hinüber. Ich schätze mal etwa 60... 70 Seemeilen südöstlich von Christianstadt. Oh, verdammte Scheiße. Wieso? Da zirkuläre Strömung. Die drehen sich da im Kreis bis ans Ende ihrer Tage. Was hattest du in einer Nussschale im verfluchten Skagerrak zu suchen, Thompson? Wir waren auf dem Weg zur Charles de Gaulle, als der Sturm uns erwischte. Du weißt schon, der Flugzeugträger mit dem UNO-Hauptquartier. Nach unserem letzten Stand liegt der Kahn vor der norwegischen Küste, etwa auf der Höhe von Trondheim. Auch das noch. Er weiß es nicht. Sie sollten es ihm sagen, Herr Kaloi. Schlechte Nachrichten, Thompson. Die UNO gibt's nicht mehr. Auf der Charles de Gaulle ist die Seuche auch ausgebrochen. Ist jetzt ein Totenschiff. Der Funkspruch wurde wahrscheinlich automatisch abgesetzt. Thompson? Deshalb haben die nicht geantwortet. Ich dachte, unser Sender wäre zu schwach. Wo seid ihr? Wie ist eure Position? Wollten uns nach Spitzbergen verdrücken. Da hat es noch keinen Ausbruch gegeben, soweit wir wissen. Wir sind ungefähr 200 Seemeilen südlich davon. Ich weiß, es ist weit, aber könnt ihr uns helfen? Haltet durch! Wir kommen so schnell es geht. Danke, Willenbrock. bin dir was schuldig. Herr Kaloy, das sind über 1000 Seemeilen. Ja, und wenn es 10.000 wären, ist mir scheißegal. Wir sprechen hier von Thomsen. Kenne den Mann seit über 40 Jahren. Haben zusammen die Schulbank gedrückt. Sind als Jungspunde zur Marine gegangen, dann zusammen Offiziersausbildung gemacht. Glauben Sie, ich lasse ihn im Stich? Aber die Antriebswelle. Die Reparatur dauert sicher noch eine Woche und selbst dann könnten wir höchstens mit halber Kraft fahren. Sonst fliegt uns das Ding wieder um die Ohren. Ja, dann soll sich der Flurplatten-Indianer gefälligst ins Zeug legen. Sie haben es gehört, wir haben nichts mehr zu fressen. Thomsen, ich habe noch eine schlechte Nachricht. Spuckt es schon aus? Du kennst die Probleme, die wir schon immer mit dem Scheißkahn hatten. Modernstes U-Boot der deutschen Marine. Zum Totlachen. Na, was ist es diesmal? Die Antriebswelle hat sich wieder mal festgefressen. Ist übel ramponiert. Der Flurplatten-Indianer tut, was er kann, aber... Wie lange? Bis wir bei euch sind? 10 Tage? 2 Wochen? Vielleicht länger? Habe verstanden. Over. Thomsen! Thomsen! Du Scheiße! Wie geht's ihm? Nicht gut. Er hat starke Schmerzen. Ich habe den offenen Bruch versorgt, so gut ich konnte, aber wenn er nicht bald Antibiotika bekommt, infiziert sich das Bein. Und was dann? Ich müsste den Unterschenkel amputieren. Seine einzige Chance. Womit denn? Mit Axt und Taschenmesser? Ich hatte Funkkontakt. Was? Wieso sagen Sie das nicht gleich? Charles de Gaulle? Die de Gaulle ist nur noch ein Geisterschiff. Die hatten die Seuche an Bord. Da lebt nichts mehr. Nein, ich habe mit dem Kommandanten eines U-Boots gesprochen. Willenbrock. Ein alter Freund von mir. Das ist doch gut, oder? Nicht, wenn die am anderen Ende der Welt herumschippern. Das U-35 liegt vor Spitzbergen, 1000 Seemeilen von hier. Normalerweise könnten die in 3 Tagen hier sein. Was meinen Sie mit normalerweise? Ja, die Antriebswelle ist im Arsch. Ja, aber die können das doch reparieren, oder? Sie arbeiten dran, aber das wird ein Weilchen dauern. Reden Sie Klartext, Thomsen. Wann sind die hier? Wenn es gut läuft, 10 Tage. Ja, und wenn nicht? 2 Wochen. Vielleicht auch 3. Bis dahin sind wir doch längst verhungert. Sie haben uns in diese Scheißsituation gebracht, Thomsen. Sie verdammtes Arschloch! Sie wollten ja unbedingt zu Charles de Gaulle. Wegen Ihnen werden wir ja alle verrecken. Marie, reiß dich zusammen. Wir haben das zusammen entschieden. Claudia hat recht, Marie. Es ist nicht Thomsens Schuld. Ach, halt du dein blödes Maul! Du hast es ja bald hinter dir. Jetzt halt die Klappe und komm wieder runter. Ich bring dich um. Aufhören! Alle beide! Wir haben eine Chance. Wir halten durch. Willenbrock wird kommen. Und zwar rechtzeitig. Wie sieht's aus, Johann? Kommst du voran? Leider nicht gut, Herr Kaloy. Das Stäbenrohr ist gebrochen, das Steuergestänge verbogen. Das Getriebe hat einen Brandenburger. Lässt sich das Stäbenrohr schweißen? Das würde nicht lange halten. Bis Spitzbergen würden wir damit noch kommen, aber... Und wenn wir eins der Druckluftrohre an Bord dafür nehmen? Daran habe ich auch schon gedacht, Herr Leutnant. Die Jungs arbeiten dran, aber... Tun Sie einfach Ihr Bestes, Johann. Und das so schnell wie möglich. Wie immer, Herr Kaloy. Hätte es Gunnar letzte Nacht nicht ins Meer werfen sollen. Das hätten wir gemeinsam entscheiden müssen. Was gab es denn da zu entscheiden? Ihr habt geschlafen, Gunnar war tot. Außerdem habe ich ihn nicht einfach ins Meer geschmissen, ich habe seinen Leib der See übergeben. Dass Willenbrock hier ist, sind wir doch längst hinüber. Mit Gunnar hätten wir ein paar Tage länger durchgehalten. Mit dem war noch erstaunlich viel dran. Was bist du nur für eine widerliche... Wir hätten dich auf Sylt abladen sollen. So Zwischen dir und denen gibt's doch keinen Unterschied. Bin gespannt, wie du in ein paar Tagen darüber denkst, wenn du dann noch am Leben bist. Maria hat recht. Was? Bis Willenbrock hier ist, sind wir tot. Wir hätten Gunnar noch gut gebrauchen können. Jetzt, ja, jetzt haben wir keine Alternative mehr. Entweder wir sterben alle, oder... Oder was? Noch können wir wählen. Wählen? Zwischen was? Ob wir alle sterben, oder nur einer. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts galt das als okay. Überlebende Schiffbrüchige haben es offen zugegeben. Keiner hat ihnen einen Strick draus gedreht, solange sie sich an die Regeln gehalten haben. Wovon reden Sie, Thomsen? Ich rede vom Brauch der See. Vom Lifeboard Law. Jetzt wird's interessant. Sie meinen nicht das, woran ich denke. Doch. Genau das meine ich. Herr Kaloy, Sie wissen so gut wie ich, dass die Chancen, noch jemanden lebend an Bord der Ade zu finden, gegen Null gehen. Johann schraubt immer noch an der Antriebswelle rum. Wir sollten die Aktion abbrechen und uns auf Spitzbergen konzentrieren. Aber ich weiß, dass Sie es schaffen können. Und wie bitteschön? Es gibt diese Fälle. Beispiel. Vor ein paar Jahren, ich glaube 2008, ein Fischerboot vor Costa Rica, ohne Sprit. Nach 6 Wochen auf See waren von 5 Männern immerhin noch 2 am Leben. Ich habe davon gehört. 3 Mann sind angeblich ertrunken und die Überlebenden sahen überraschend wohlgenährt aus. Was reden Sie da eigentlich? Tut mir leid, Herr Kaloy, aber ich spreche nur aus, was jeder gedacht hat, als man die Männer damals aufgefischt hat. Die haben sich mit Fischen, Schildkröten und Vögeln über Wasser gehalten. Behaupten Sie. Aber selbst wenn das stimmt, die Nordsee ist kein tropisches Gewässer und die Ade ist auch kein Fischerboot. Die haben doch keine Angel oder ein Schleppnetz an Bord. Was hat Thomsen gesagt, wie lange die jetzt nichts mehr gegessen haben? Fast 2 Wochen. Aber wenn es einer schafft, dann er. Umgebracht und gefressen. Keiner ist dafür bestraft worden. Mit einer Ausnahme. Der Untergang der Mignonette, 1880 oder so. In dem Fall wurden die überlebenden Seeleute zum Tode verurteilt. Aber nur, weil sie sich nicht an die Regeln gehalten haben. Was für Regeln denn? Das Opfer muss ausgelost werden. Auch derjenige, der das Opfer tötet. Klingt fair. Es ist doch nicht euer Ernst. Es mag das eine sein, einen Toten zu essen, aber dafür jemanden umzubringen. Wir haben keine Wahl, Claudia. Sehen Sie uns doch an. Wir können uns kaum noch auf den Beinen halten. Die Haare fallen uns aus, unsere Arme und Beine sind absurd angeschwollen. Was glauben Sie, wie lange wir denn noch durchhalten? Sie haben die Geschwüre vergessen, Thomsen. Wir sehen fast schon so aus wie... diese Dinger. Ja, bald werden wir halluzinieren und dann sind wir nicht mehr handlungsfähig. Wir müssen es tun. Bald. So wie es aussieht, bist du schon wieder überstimmt, meine Liebe. Nein. Nein. Claudia. Claudia, sehen Sie mich an. Sind Sie jetzt dabei oder nicht? Was, wenn ich Sie töten muss, Thomsen? Oder Sie mich? Sie werden nichts spüren. Es wird schnell gehen, das verspreche ich Ihnen. Mein Gott, ist das romantisch. Halten Sie die Schnauze. Also, Claudia, was ist? Haben wir eine Wahl? Nur den Tod? Jetzt machen Sie schon, Thomsen. Je eher was auf den Tisch kommt, desto besser. Sie sind wirklich ein Miststück, Marie. Also gut. Lassen Sie uns losen, wir sind sowieso schon tot. 3 Streichhölzer, ein kurzes, ein mittleres und ein langes. Ich zieh zuerst. Fuck. zweitkürzeste. Ganz bestimmt. Es ist das zweitkürzeste. Claudia, jetzt sie. Ich kann nicht. Doch. Sie können. Sie können, keine Sorge. Es wird schon gut gehen. Mach endlich. Scheiße. Oh, ich wusste es. Thomson, geben Sie mir die Pistole. Thomson, geben Sie ihr die Pistole. Machen Sie schon, bringen wir es hinter uns. Nein. Was soll das heißen, nein? Wir hatten einen Deal. Wir waren alle damit einverstanden. Ich habe mir es anders überlegt. Wir werden verhungern, Thomson. Denken Sie an den Brauch des Meeres. Denken Sie an die Regeln. Ich scheiße auf die Regeln. U35 ruft die Ader. U35 ruft die Ader. Thomson, können Sie mich hören? Thomson, verflucht noch mal, geh ran! Lindenburg, hier Thomson. Thomson, ich wusste es. Du lebst noch. Ich habe gute Nachrichten. Wir haben die Maschine wieder zum Laufen gebracht. Thomson, hörst du? In einer Woche können wir euch einsammeln. Wie geht's den anderen? Wir sind nur noch zu zweit. Ich verstehe. Haltet durch. Noch eine Woche? Du solltest ihm sagen, dass er sich die Mühe sparen kann. Noch sind wir am Leben. Marie, das zähe Miststück. War nicht viel dran. Abgemagert bis auf die Knochen. So wie wir auch. Ja. Was ist? Eine Woche halten wir nicht mehr durch. Ich weiß. Wir nicht. Aber du, du wirst es schaffen. Versprich mir das. Thomson, was soll das? Nein! Haben Sie gefunden? Wo sind Sie? Etwa 3 Grad Südosten. Eine halbe Seemeile voraus. Verdammt! Was ist der Kaloi? Mal sehen Sie selbst. Hier, das Fernglas. Danke. Oh, shit. Sieht aus wie eins von diesen Dingern. Scheint eine Frau zu sein. Lassen Sie beidrehen, Herr Leutnant. Und geben Sie mir das Megafon. Hier, Kaloi. Feuermann, lassen Sie beidrehen. Ei, ei, Sir. U35 ruft die Ader. U35 ruft die Ader. Hier ist Kapitänleutnant Willenbrock. Thomson, kannst du mich hören? Thomson? Entweder er ist zu schwach, um zu antworten, oder er ist tot. Zu sehen ist er jedenfalls nicht. Die Frau reagiert überhaupt nicht. Was macht die da? Hallo! Sie da! Können Sie mich verstehen? Ist Thomson bei Ihnen? Ist er noch am Leben? Shit. Ist das ein Oberschenkelknochen, den sie da in der Hand hat? Das sieht fast so aus. Sie muss sich infiziert haben. Aber wie? Die waren doch nur zu zweit. Keine Ahnung. Halten jede Menge von den Dingern mit Schwimmwesten herum. Jedenfalls nagt das Vieh gerade das Fleisch von Thomsons Knochen. Und blucht, wir waren einfach nicht schnell genug. Tut mir leid, alter Junge. Was sollen wir machen, Herr Kaloy? Sie erschießen? Wozu? Soll sie langsam in dem Kahn verrotten? Und Thomsens Überreste? Sollten wir nicht... Thomsen ist tot. Dürfte ihm egal sein, wer seine Überreste in die See wirft. Geben Sie Befehl zum Tauchen, Herr Leutnant. Und dann Kurs auf Spitzbergen. Oberdeck ist tauchklar! Turmloop wird geschlossen! Nein! Hilfe! Hilf mir! Hilfe! Infektion. Das Boot von Robert Weber. Mit Claudia Luise Helm, Marie Janina Sachau, Leutnant Thomsen, Matthias Lea, Gunnar Torben Kessler, Richard Martin Brambach, Willenbrock, Alexander Ratschun, Werner Alexander Hauf und Dustin Semmelrogge als Johann. Technische Realisation Theresia Singer. Regieassistenz Leo Zander. Regie Annette Kurt. Uns bot sich ein grauenvoller Anblick. Wir sahen auf die Überlebenden der Essex hinab, die in einem mit Knochen gefüllten Walboot saßen. Unmenschliche Laute ausstoßend, abgemagert zu Skeletten. Die Haut gelblich mit Geschwüren übersät. Das Mark aus den Knochen ihrer toten Kameraden saugend sahen sie aus, als wären sie geradewegs der Hölle entstiegen. Selbst als schon die Retter herbeieilten, wollten sie nicht von ihrem grausigen Mahl lassen, von dem sie sich nur widerwillig trennten. Logbuch, Simri Coffin, Kapitän des Walfängers Dauphin, 1821. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2016.